Im Journal am Vormittag hören Sie die Sprechstunde. Im Studio ist Carsten Schröder. Prostatakrebs, die schleichende Gefahr, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Sie können sich mit Ihren Fragen an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Die Faxnummer hat am Ende die 65 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deradio.de. Bevor unsere Studiogäste ihre Fragen beantworten werden, machen wir zunächst weiter mit den aktuellen Berichten aus der Medizin zu drei Themen. Ruhe vor dem Sturm, die Schweinegrippe breitet sich weiter aus. Mit Fisch gegen Rheuma, gesunde Ernährung hilft, chronische Entzündungen in Schach zu halten. Und Wunsch oder Realität, der nationale Krebsplan muss noch Konturen annehmen. Um die Schweinegrippe ist es, zumindest in den Medien, wieder still geworden. Die Situation in Mexiko, dem Ursprungsland der Grippe, scheint sich stabilisiert zu haben. Es gab in den letzten Fällen auch einige Fälle von Schweinegrippe in Deutschland. Die meisten der Betroffenen waren aus den USA zurückgekehrt und hatten sich offenbar dort angesteckt. In Deutschland scheinen wir von einer Epidemie weit entfernt zu sein. Im Studio ist unser Kollege Martin Winkelheide. Wir beurteilen denn die Gesundheitsexperten die Situation. Kann Entwarnung gegeben werden? Entwarnung kann nicht gegeben werden, wobei es keine akute Gefährdung sozusagen gibt. Aber man muss eben wachsam sein. In Deutschland sind bundesweit an die 80 Fälle gemeldet worden einer Infektion mit dem neuen Influenza-Virus. Und bei den allermeisten ist es tatsächlich so gewesen, dass es rückkehrende USA-Reisende waren. Einige wenige Infektionen wurden dann auch aus anderen Ländern nach Deutschland gebracht, eben zum Beispiel aus Großbritannien, aus Kanada, aus Panama. Aber es hat nicht große Cluster gegeben, wie die Experten sagen, also Ausbrüche von einer Krankheit, dass einer, der hier in Deutschland erkrankt ist, viele andere Menschen angesteckt hat. Eine kleinere Häufung gibt es um Würzburg herum. In Mexiko hat sich die Lage normalisiert. Welche Länder sind denn jetzt besonders betroffen? Insbesondere die USA. Dort gibt es inzwischen die allermeisten Fälle, fast 13.000 Infektionen. Weltweit sind über 25.000 Krankheitsfälle inzwischen gemeldet worden. Und eine besondere Dynamik gibt es vor allen Dingen in Kanada, in den USA, überhaupt auf dem amerikanischen Kontinent. Und jetzt vor allen Dingen in letzter Woche sehen Experten das auch ein bisschen mit Sorge in Australien. Also da hat es in den letzten 10 Tagen doch sehr viele Neuansteckungen gegeben und man verzeichnet dort über 1.000 Erkrankungsfälle. Über 25.000 Fälle weltweit, das heißt, die Grippe breitet sich weiter aus. Wie reagiert die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, darauf? Es gibt ja einen 6-stufigen Pandemieplan und die Weltgesundheitsorganisation hat Stufe 5 schon zu Beginn ausgerufen und alle warten ein bisschen, sagen, kommt jetzt Stufe 6 oder wird sie nicht kommen? Sie scheint näher zu rücken. Die Frage ist dann, welche praktischen Konsequenzen müssen oder werden dann gezogen werden? Was nochmal betont worden ist, es hat nichts mit der Entscheidung zu tun, ob man jetzt einen Impfstoff speziell gegen die neue Grippe produzieren wird oder nicht. Also selbst wenn Warnstufe 6 ausgerufen wird, wird man nicht sofort einen Impfstoff gegen die neue Grippe produzieren und damit den normalen Grippeimpfstoff, der ja jetzt gerade produziert wird, sozusagen die Produktion anhalten müssen. Also die zwei Entscheidungen haben nichts miteinander zu tun. Entscheidend ist, dass man im Moment ja sich eine Pandemie etwas anders vorstellt, als sie abläuft. Sie läuft ja relativ still ab auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann man immer noch nicht genau sagen, wie gefährlich ist dieses Virus wirklich. Man hat auch nicht genaue Zahlen, um es tatsächlich abschätzen zu können. In den USA mit 13.000 Krankheitsfällen, 27 Todesfällen könnte man sagen, das ist so ähnlich wie bei einem normalen bei einer normalen Virusgrippe. Auf der anderen Seite werden eher junge Menschen krank, Menschen, die eine Grunderkrankung haben, sind besonders gefährdet dann auch, dass sie schwer krank werden, dass sie eventuell auch sterben. Insofern ist es relativ schwierig im Moment abzuschätzen, wie gefährlich das Virus ist, aber man beobachtet sehr aufmerksam, was jetzt passiert auf der Südhalbkugel, denn dort beginnt eben die normale Grippesaison. Und da ist jetzt Winter. Da ist jetzt Winter, also in Australien eben. Deshalb da auch die große Zunahme von neuen Fällen. Und die große Befürchtung, die man eben hat, ist, dass das Virus eben sich A weiter ausbreitet und dass es vielleicht sich doch noch ein bisschen ändert, also gefährlicher werden könnte, krankmachender werden könnte und dann als gefährlicheres Virus im nächsten Herbst, Winter nach Deutschland und Europa wieder zurückkommt, also auf die Nordhalbkugel. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Martin Winkelheide, vielen Dank. Manche Rheuma-Patienten können an sich beobachten, dass ihre Rheuma-Schmerzen offenbar auch mit ihrer Ernährung zusammenhängen. Und die Vorstellung, dass man Rheuma mit einer geeigneten Ernährung lindern kann, ist nun für jeden Rheuma-Patienten verlockend. Ende letzter Woche fand in Zürich eine Tagung der Ernährungsmediziner statt, auf der es unter anderem auch um dieses Thema ging. Genau, es ging eigentlich um Entzündungen und Ernährung. Am Telefon sind wir verbunden mit Professor Remy Meyer von der Medizinischen Universitätsklinik des Kantonsspitals Liestal. Er ist außerdem Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für klinische Ernährung. Guten Tag, Herr Professor Meyer. Guten Morgen. Kann eine geeignete Ernährung einen günstigen Einfluss auf den Verlauf von Rheumakrankheiten haben? Ja, das wurde sehr schön gezeigt in einem Referat, das in Zürich gehalten wurde. Und der Referent hat ganz klar gesagt, dass die Deutschen und auch die Schweizer natürlich viel zu viel Fleisch essen. Und Fleisch hat hauptsächlich eine Säure, die Arachidonsäure, welche entzündungsfördernd ist. Also ein Deutscher isst etwa 300 bis 400 Milligramm von dieser Säure pro Tag und das kann die Entzündung fördern. Das merkt jemand, der gesund ist, nicht so sehr oder hat das auch bei einem Gesunden auch Auswirkungen dann? Nein, der merkt das eigentlich nicht. Aber Rheumapatienten, die können das spüren. Kann man das in irgendeiner Weise ja sogar quantifizieren, messen, wie sehr viel besser es denen geht, dass es eine bessere Lebensqualität ist, wenn sie weniger Fleisch essen? Das ist sicher so, dass der Reduktion des Fleisches ein Hauptziel. Und auf der anderen Seite will man natürlich auch mit der Ernährung die Entzündung direkt dann hemmen. Und dann haben wir wieder andere Möglichkeiten, indem man pflanzliche und eben fette Fische, die einen hohen Fischölgehalt haben, zuführen. Die haben dann wiederum auf der anderen Seite ein Effekt, dass die Entzündung gehemmt wird. Also sozusagen weniger Fleisch, aber dafür viel fetten Fisch. Ich nehme an, Sie meinen sowas wie Makrele und Lachs. Das ist richtig. Und die lindern das. Ja. Das sind Makrele und Lachs, da sind die berühmten Omega-3-Fettsäuren drin. Richtig. Wenn man so viel fetten Fisch zu sich nimmt, besteht da nicht auch die Gefahr, dass man sozusagen zu viel Fett zu sich nimmt? Das ist ja auch nicht gut. Nein, das sind eben diese Fette, die Omega-3-Fettsäuren enthalten. Die haben einen allgemeinen gesundheitsfördernden Effekt im Körper, weil sie ja nicht nur speziell bei Rheumapatienten entzündliche Zustände hemmen, sondern generell die Entzündung im Körper reduzieren können. Nun, ich kann mir nicht vorstellen, dass man nun sozusagen Medikamente damit ersetzt oder dass man mit der Ernährung nun Rheuma heilen oder ganz ausschalten kann. Aber kommt es dazu, dass man weniger Medikamente nehmen muss als vorher? Das ist ganz klar, das wurde in einer sehr schönen Arbeit gezeigt, dass durch eine vernünftige Kost, die mehr weniger lacto-vegetarisch ist und Zufuhr von Fischöl, aber auch eben pflanzliche Öle, wie zum Beispiel Rapsöl, was ja auch dann wiederum in diese antientzündliche Substanz im Körper umgewandelt wird, konnten die Schmerzmittel um etwa 30% und die Glukokortikosteroide um etwa 15% gespart werden. Das ist recht ansehnlich. Vielen Dank. Das war Professor Remy Meyer von der Medizinischen Universitätsklinik des Kantonsspitals Liestal. Vor fast genau einem Jahr wurde in Deutschland der Nationale Krebsplan ins Leben gerufen. Er soll die verschiedenen Programme zur Krebsvorsorge, Früherkennung und Behandlung bündeln. Seitdem ist es ruhig geworden um den Nationalen Krebsplan. Noch befindet er sich in der Planungsphase, aber in zwei Wochen auf der Nationalen Krebskonferenz sollen die konkreten Maßnahmen bekannt gegeben werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In diesen Minuten beispielsweise tritt Bundesforschungsministerin Annette Schavan gemeinsam mit mit den Leitern des Deutschen Krebsforschungszentrums und der Deutschen Krebshilfe vor die Presse, um vorzustellen, wie Ergebnisse der Krebsforschung schneller in die Praxis umgesetzt werden können. Das ist aber nur eine von verschiedenen Aktivitäten. Was gegenwärtig alles über den Nationalen Krebsplan bekannt ist, fasst Michael Bödecker zusammen.